5. SWR 2 Dschungel. Am Mikrofon Sebastian Barger. Ende des letzten Jahrtausends veröffentlichte eine kleine, unabhängige Plattenfirma in Detroit ein Techno-Dance-Stück, das Zeug zu einem echten Hit hatte. Prompt meldete ein großer Musikkonzern Interesse an und versuchte, die Vermarktungsrechte für den potenziellen Hit zu kaufen. Das kleine Independent-Label hatte kein Interesse an dem Deal. Die Vermarktung durch einen Global Player widersprach einfach seiner Ideologie. Kurzerhand erstellte der Musikkonzern eine Coverversion des Songs, um sie auf den Markt zu bringen. Die unabhängige Musikszene lief weltweit Sturm dagegen. Und damit hatten die Global Player nicht gerechnet. Auf der Grundlage dieser Ereignisse hat Steffen Irlinger, selbst Musiker und DJ, sein Hörspiel geschrieben. Es spielt im Jahre 2029. Ein Datendetektiv hat den Auftrag, die Ereignisse von damals zu rekonstruieren. Im Musikdschungel in einer guten halben Stunde singt der amerikanische Vokalkünstler Bobby McFerrin Bossa Nova. Außerdem mit dabei ist der Schweizer Christian Zehnder mit seinem neuesten Werk. Jetzt aber erstmal Copyright von Steffen Irlinger. Ich glaube an das kreative Potenzial von Chaos, an Veränderung. Wenn man so will, ist das mein Bild von unserer kleinen Organisation. Jeder kann machen und erforschen, was er will. Wir sind nicht alle gleich, versteht ihr? Aber hey, es kann gut sein, dass ihr auch welche von uns trefft, die sagen, sie schätzen an uns, dass wir alle gleich sind. Weil wir alle unabhängig arbeiten, unsere Probleme haben, dagegen kämpfen und so weiter. Es ist alles eine Frage der Perspektive. Er wollte was über meinen Background erfahren, hat er gesagt. Als ob das wichtig wäre. Ich habe ihm dann erzählt, dass ich in einer Stadt geboren wurde, die von manchen Motor City genannt wird. Aber eher so scherzhaft. Auf einem anderen Kontinent gab es eine andere, viel größere, richtige Motor City. Aber das wird wohl erst später wichtig, hat er gesagt. Ich habe ihm dann erzählt, dass ich nach der Schule in der nächstgelegenen großen Stadt bei einer kleinen Firma als Assistent angefangen habe. Dass mein Chef dann irgendwann von einer größeren Organisation abgeworben wurde. Danach war ich irgendwie der Chef. Das war so Mitte der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts. Das Thema der neuen Arbeit, Chaos und Ordnung, haben wir gewählt, weil es zwei Kräfte sind, die in unserem Leben wirken. Und das gilt natürlich auch für unsere Organisation. Wir hatten Zeiten, in denen viel Chaos herrschte. Es gab aber auch feste Ordnungen. Manche gut, manche nicht so gut. Das wollten wir nicht verheimlichen. Viele Leute denken, dass wir eine mysteriöse Gruppe von Leuten sind. Aber wir wollten mit der Arbeit auch unser eigenes Ringen mit Ordnung und Chaos thematisieren. Die Liner Notes haben zwar immer diesen Science-Fiction-Aspekt, aber das Ganze ist sehr stark mit unserer Realität verbunden. Ich bin dann zu den Transnationalen gewechselt. Wir waren breit aufgestellt, wie man so sagt. Am Anfang war es ein Kinderspiel. Wir hatten endlos Ressourcen in unserer Abteilung und konnten uns jeden Mist erlauben, solange wir ab und zu ein bisschen Wertschöpfung betrieben haben. Und das war einfach. Es gab tonnenweise neue Entwicklungen, die wir für wenig Geld übernehmen konnten. Man musste einfach nur beobachten, was an den Rändern passierte und das dann abgreifen. Das waren noch die goldenen Zeiten unserer Industrie, lange bevor diese Erfindung das ganze Geschäftsmodell ruiniert hat. Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft. Mit dem ersten Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft wurde die Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft umgesetzt. Transmission started. Zero Well, 30.06.2029. Ich weiß nicht mehr genau, wann das alles angefangen hat. Ich bekam irgendwann eine verschlüsselte Nachricht aus der Abteilung Programmierung und Gedächtnis. Ich sollte mit Hilfe der Maschine zurückreisen und dieser Sache nachgehen. Es klang irgendwie wichtig. Es ging um territoriale Auseinandersetzungen, Monopole, Werte, Ignoranz, um Kunst, Ethik, Datenklau und so eine Sachen. Und es hing mit dem derzeitigen Zustand unserer Welt zusammen. Das Hauptquartier sagte, ich sollte rausfinden, was wirklich passiert ist. Ich sollte halt irgendwie Dinge rausfinden, sagten sie, mit Leuten reden, solche Sachen eben. Ich habe mich gleich in das System eingespeist und versucht, Kontakt aufzunehmen. Ich habe dem Typen gesagt, ich will da eigentlich gar nicht mehr drüber reden. Das Ganze ist lange her. Warum wieder alte Wunden aufreißen? Ich habe eine Menge gelernt damals. Darüber, wie die Leute sich plötzlich zu Sprechern einer Sache machen, mit der sie eigentlich nichts zu tun haben. Alle haben so ihre Interessen und am Ende des Tages wollen die irgendwie durchgesetzt werden. Ich glaube, ich war ein bisschen naiv damals. Ich habe nie mit den Jungs selbst geredet. Ich habe denen mal eine Nachricht geschickt und kurze Zeit später war das Ding im Kollektivspeicher. Die muss da noch irgendwo sein. Das hätte ich dem Typen sagen sollen, dass eh alles irgendwo gespeichert ist. Die Idee von Widerstand ist sehr alt. Viel wichtiger ist jedoch die Frage, was sind die aktuellen Bedingungen, die Widerstand hervorrufen? Diese Idee des Widerstandes ist Teil der Geschichte von uns Afroamerikanern. Obwohl ich im Grunde ein indianischer Afroamerikaner bin, um genau zu sein. Wie auch immer, Jeff und ich haben diese Idee vererbt bekommen, von unseren Eltern. So wie die meisten unserer Freunde. Unsere Eltern hatten die 60er in Vietnam überlebt und waren Anhänger von Martin Luther King. Sie haben dafür gesorgt, dass auch wir uns unserer Geschichte bewusst waren. B, 4.8.2029. Ich habe heute eine meiner Zielpersonen getroffen. Nennen wir ihn D. D war an maßgeblicher Stelle in die Sache verwickelt. So viel habe ich schon rausgefunden. Alle Wege führen zu ihm. Er sagt, er wüsste nichts über diese Geschichte und das, was er nicht weiß, hat er schon so oft erzählt, dass er kein Interesse daran hat, das ganze Nichtwissen nochmal in aller Öffentlichkeit auszubreiten. So in etwa. Wir haben über eine Stunde darüber gesprochen, dass er eigentlich keine Lust mehr hat, über die Sache zu sprechen. Ich glaube, er fühlt sich so ein bisschen als Opfer. Unsere Gruppe ist eigentlich entstanden, weil die größeren Einheiten aus unserem Territorium schon früher in den Kampf gezogen waren und Opfer ihrer Pflichten wurden. Viele der großen Anführer waren zu dieser Zeit schon in fremden Galaxien unterwegs. Wir hätten uns ihnen gerne angeschlossen, aber die Botschafter hatten keine Zeit für uns. Sie hatten keine Zeit, uns zu unterrichten. Und wir sahen, wie sie in der Fremde scheiterten und ausgenutzt wurden. Also gründeten mein Partner und ich unsere eigene Einheit. The following is a report from Program Central concerning the ISF mission in Asia. Many of the details of their mission remain coded. The following is what has been deciphered from intercepted transmissions. Ich habe ihm gesagt, ich glaube, es lag daran, dass wir so groß waren. Wir waren in allen möglichen Ländern vertreten und eine so mächtige Organisation gibt natürlich ein gutes Feindbild ab. Kurz nach uns hat eine kleine Partisaneneinheit dasselbe getan. Das hat niemanden interessiert. Sowas lässt sich nicht auf dem Informationskanal verkaufen. Dabei haben wir uns an die Gesetze gehalten. Das möchte ich hier nochmal festhalten. Die Leute da draußen haben sehr unterschiedliche Vorstellungen von dem, was wir verkörpern. Und aus diesen Vorstellungen werden eben auch Mythen geboren. Und wenn dein Bild von unserer Organisation das ist, dass wir ein mysteriöses Einsatzkommando sind, Verfechter der reinen Lehre, Gralshüter unserer Sache, dann ist das der Filter, durch den du alle Informationen, die an dich herangetragen werden, erstmal aufnimmst. Und es gibt eine ganze Menge Leute, die dieses Bild verbissen verteidigen. Daran kann ich nichts ändern. Wir akzeptieren das als Teil des Chaos. Wie ich schon sagte, wir waren jung und es gab einen genauen Plan, wie wir Dinge angehen wollten. Unsere Strategie wurde schriftlich niedergelegt, bevor wir auch nur irgendetwas unternahmen. Wir erforschten die abgelegenen Territorien unserer Welt und sahen, dass London schwer anzugreifen war, wohingegen Berlin ein gutes Angriffsziel war. Hier konnten wir direkt mit den Leuten kommunizieren, ohne diese ganzen Zwischenhändler, die sich in London bereits breit gemacht hatten. Das kam unserer Strategie entgegen. Es gab da diese dunklen, kaputten Plätze, nasse Kellerlöcher, verfallene Schatzkammern unter alten Kaufhäusern. Das war für uns das perfekte Umfeld, um unseren Virus zu verbreiten. Zeroville, 10.09.29. Ich hatte heute erstmals Kontakt mit diesem C, einem Vertreter der Aufständischen. Man sagt den Typen hier nach, dass sie wahnsinnig paranoid und vorsichtig sein sollen. So steht's angeblich in ihrem Grundsatzprogramm. Lasst uns paranoid und vorsichtig sein. Das alles hat sich wahrscheinlich ihr spiritueller Führer ausgedacht. Also der, der noch da ist, nachdem der andere abgehauen ist und nur noch als Geldgeber wirkt. Wie auch immer, sie machen es einem nicht leicht, diese Leute. Er hat mich dann nach meinem Mitbewohner befragt. Ich wohnte damals mit einem Freund zusammen, der bei einer Untergrundzeitung arbeitete. Er war einer dieser Typen, die diese ganze Sache furchtbar ernst nahmen. Wir waren eigentlich ziemlich gegensätzlich. Er war immer sehr darauf bedacht, sich korrekt zu verhalten. Ich hingegen gehe die Dinge anders an. Ich bin wahrscheinlich das, was man in den 70ern einen Sunny Boy genannt hätte. Wenn ich eine Idee habe, dann setze ich sie um. Da wird nicht lange gegrübelt. Das war schon immer so. Am 15.10.29 um 8 Uhr ozeanischer Zeit erreiche ich die Peripherie von D und gerate über die Tangenten, die Stadt durchziehen, zum Fluss. Ich warte in einem Motel auf einen Anruf meines Kontaktmannes. 3 Tage vergehen, nichts passiert. Am Nachmittag vor meiner geplanten Abreise erhalte ich einen Anruf von meinem Kontaktmann C und werde für Mitternacht an einen mir unbekannten Ort ins Zentrum der Stadt bestellt. Es ist ein leeres Zentrum. Ein Zentrum, aus dem alles Leben geflüchtet scheint. Hier ist das Hauptquartier der Widerständler. Ich stehe circa eine Stunde vor der Tür, als C endlich erscheint. Ich werde in eine Art Mausoleum geführt, dessen Türen sich nur von außen öffnen lassen. Menschen verlassen das Gebäude, Autos fahren weg, es wird still. Eine Viertelstunde vergeht, dann betritt ein Mann mit einem Kampfhund den Raum und stellt sich vor, Hände werden geschüttelt, Floskeln ausgetauscht, Zeit vergeht. Der Mann fängt an zu erzählen. Is this going on the radio or something? Yeah, the shit, yeah. I'm saying is going on the radio. Yeah. You are is a painful thing sometimes, you know, you get people, you mold them, they come in like babies, they get molded, they become killers, they become really good at their craft. You are ist eine schmerzhafte Sache für manche. Da kommen junge Leute, wir peppeln sie auf, formen sie und sie werden zu Killern. Sie werden gut in dem, was sie tun und dann verlierst du sie. Sie wollen ihr eigenes Ding machen, lernen anders für Frauen kennen, ein anderes Leben, einen anderen Lifestyle. And they don't have the bonds that I got. You know, I got kids and family and, you know, I can't leave, you know. Sie sind hier nicht so gebunden, wie ich es bin. Ich habe eine Firma, angestellte Kinder. Ich kann nicht einfach weg, sie schon. Und für manche ist das der richtige Weg, ihre Berufung. Andere wiederum wollen nur fliehen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Because they just want to escape. And I don't think that's the right reason. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich das Ding das erste Mal wahrgenommen habe. Es kann sein, dass es mir mein Mitbewohner vorgespielt hat. Der hatte alles immer vor allen anderen. Aber wahrscheinlich war es eher irgendwo in einem Club. Es war total naheliegend, dass wir auf Jaguar gekommen sind. Das Stück war überall präsent. Es war der erste Track seit Jahren, den man überall spielen konnte, weil er jeden berührte. Es war so, als hätte es diese ganze Mid-90er-Wende im Techno, diese Unterteilung in verschiedene Strömungen und Unterströmungen, nie gegeben. Es war magisch. Diese Sachen aus Detroit haben ja immer was ganz Besonderes. Eine besondere melancholische Härte, einen Schmerz oder so. Und ich weiß bis heute nicht, woher das eigentlich kommt. The struggle part to it. You know, nothing come easy here. Nothing. So, whatever you struggled to get good at, you really had to struggle to get good at it. Hier kriegst du nichts geschenkt. You know. Alles hat mit Kampf zu tun. Wenn du in einer Sache gut werden willst, musst du dafür kämpfen. Und all das führt dazu, dass du irgendwann keine Angst mehr hast, sondern Hoffnung. Du kämpfst, um an das Equipment zu kommen, legal oder illegal. Du kämpfst, um das Equipment in den Griff zu bekommen und versuchst, da was rauszuholen. You study, you crank out something, and you ain't scared to try it, because you ain't got shit to lose anyway. Ohne Angst. Du hast keine Angst, denn du hast nichts zu verlieren. Es ist egal, was die anderen sagen. Du hast was getan. Du hast was erreicht. You know, on your own. You didn't work for the man, you know? Shit. Rolando kam zu uns, um uns seine Sachen vorzuspielen. Mike fährt nebenbei illegale Autorennen und Rolando hatte über einen seiner Konkurrenten gehört, dass er irgendwie auch etwas mit Musik zu tun hatte. Naja, er kommt dann an, das muss so ungefähr im Spätsommer 1999 gewesen sein. Er hat einen alten Ghetto-Blaster dabei und spielt uns seine Demobänder vor. Die meisten Tracks sind relativ schlichte, stereotype Techno-Nummern und interessieren uns nicht weiter. Als wir schon anfangen, die Geduld zu verlieren, kommt so ein Stück, das irgendwie eigen und besonders ist. Ich denke, Moment mal, das gefällt mir, was ist das? Es ist sehr rudimentär produziert, hat aber eine starke Melodie, die sich sofort bei mir festsetzt. Er erzählt irgendetwas von seinem Onkel und einige Male fällt die Formulierung mexikanisches Volkslied. Wir beschließen, das Ganze mit unseren Mitteln aufzubereiten. People forget, man. People forget. These black folks in this city been listening to progressive music for 30 years. This ain't no new shit. When you drop something and it's out there, mugs will hear it. Here. They hear it and they can dance to it. Die Leute in dieser Stadt hören schon seit langer Zeit progressive Musik. Unser Zeug muss ich erstmal hier durchsetzen. Ich habe oft zu Leuten aus Europa gesagt, wir können einen Deal machen, kein Problem. I would ask companies from Europe, I don't got no problem licensing to you, man, or doing a deal. Let's do the deal. Aber ihr müsst das Ganze im Sinne des Electrifying Mojo machen. Mojo's original blueprint. Mojo war ein Radio-DJ in den 80ern, der uns geprägt hat. Er brachte uns die Zukunft über die Musik, die er gespielt hat. Kraftwerk, Depeche Mode, George Clinton, futuristische Musik. Er hat gesehen, in welcher verzweifelten Situation wir waren und er brachte uns und der ganzen Stadt die Zukunft über das Radio. Und er brachte uns Hoffnung. Hoffnung durch Musik. Zeroville, 20.10.29. Habe über unsere Außenstelle in L Kontakt zu einem unabhängigen Agenten aufgenommen. Nennen wir ihn T. T sagt, er hätte die Ereignisse damals genau verfolgt. Er sagt, er kannte all die Leute, die an diesem Durcheinander beteiligt waren. Die Attackierten wie auch die Aggressoren. Er sagt, er hat gesehen, wie aus den geschlossenen Reihen und der anfänglichen rückhaltlosen Unterstützung für die attackierten Genossen ein heilloses Durcheinander wurde, mit wechselseitigen Beschimpfungen und Disput innerhalb der Solidargemeinschaft, weil niemand wusste, wie man vorgehen sollte und wie das Ganze in einem größeren Kontext einzuordnen sei. Er sagt, einige waren für Methoden, die nicht ganz sauber waren. Ich weiß noch, dass mir mein Mitbewohner damals lange einen Vortrag darüber hielt, dass wir das nicht machen könnten und so weiter. Aber die Zeiten waren schwierig. Unser Geschäft war in seiner ersten großen Krise. Die Dinge veränderten sich und wir kamen nicht mehr hinterher. Man konnte an einem solchen Phänomen gar nicht vorbeigehen. Es war uns klar, dass es möglicherweise schwierig würde, mit denen zusammenzuarbeiten, weil, ich würde jetzt gerne sagen, weil jeder in der Branche wusste, wie die so ticken. Aber die Wahrheit ist, dass unsere Branche bis dahin überhaupt keine Notiz von denen genommen hatte. Die spielten einfach ein anderes Spiel nach anderen Regeln. Ich wünschte, ich hätte damals schon gewusst, wie anders die Spielregeln waren. Dann wäre mir einiges erspart geblieben. Aber ich hatte nicht den blassesten Schimmer. The gallery is a small cell. And it is surmised that they have been isolated in some way, so they were not in a position to take on the programmers directly. However, they see the value in preserving that art, that history, for the benefit of others. Being underground, then, for them, is not a matter of choice, but one of necessity. He really loved the song. He liked You Are. He was actually... Ich glaube, der Typ mochte den Song. Er war fast so was wie ein Fan. Er hat ihn spät entdeckt, aber er erklärte mir, wie viel Geld wir damit verdienen würden. Und ich dachte, wenn die Leute so drauf abfahren, werden wir das Geld sowieso verdienen. From the publishing and blah blah blah. And I figured, well, shit, you know, if people like it that much, we'll make the money anyway. Die Philosophie von You Are ist allgemein bekannt. Ihr wollt nicht mit der Industrie zusammenarbeiten. Eure Liner Notes und Titel wie Nachricht an die Majors sind unmissverständlich. Ich verstehe, dass ihr mit Organisationen wie unserer nichts zu tun haben wollt. Trotzdem haben wir versucht, euer Stück über unseren Vinylpartner DM zu lizenzieren und keine Antwort bekommen. So I saw no real purpose in licensing a vinyl record into a market that basically we created. Ich sah keinen Sinn darin, ein Stück für einen Markt zu lizenzieren, den wir geschaffen hatten. Für 14% Gewinnanteil, das machte keinen Sinn. Wir haben sowas schon gemacht, aber mit Leuten, die wir kannten. Firmen, die versucht haben, unsere Musik in ihren Märkten einzuführen. Das ist ein anderes strategisches Ziel. We certainly didn't have a relationship with we knew about Trezor and other people that was trying to introduce the music into particular territories. That's a different strategic reason. Da wir nicht als Diebe oder Bootlegger dastehen wollen, haben wir uns für eine Ton-für-Ton-Kopie des Stückes entschieden. Die neue Version ist zwar nicht ganz so gut wie das Original, es fehlt der typische Flavor, aber auf der CD werden die Urheber genannt und ihr bekommt das Geld, das euch zusteht. Zeroville, 23.10.29. T hat mich erneut an den Informanten C verwiesen. Er hat sich soeben bei mir gemeldet. Er sagt, dass lange Zeit niemand glauben wollte, dass die Gerüchte sich bewahrheiten würden. Dann aber, als endlich Klarheit herrschte, dass der Plan ohne Rücksicht auf Verluste durchgeführt wurde, war die Aufregung groß. Vor allem der Anführer der Aufständischen war außer sich vor Zorn. Er sagt, es hätte unter anderem mit privaten Gegebenheiten zu tun, über die ich hier nicht reden kann. You don't know nothing about even why the record was made. He didn't know nothing about the spirit of the record or nothing. Er wusste nicht mal, warum diese Platte gemacht wurde. Er wusste nur, dass er was damit machen wollte und wir sagten nein. We said no, no, no. And then eventually we found out that they did a cover version of it and it had an ecstasy pill on there. In a Jaguar, the emblem from a Jaguar car. Irgendwann sagte uns dann jemand, dass es diese Coverversion gab, mit einer Ecstasy-Pille auf dem Cover und einem Jaguar. Da hat es mir gereicht. Erstens, You Are haben nichts mit Drogen zu tun. Zweitens, ich habe nichts zu tun mit Luxusartikeln. Es gab einen spirituellen Grund, warum das Stück gemacht wurde. Und sie haben darauf geschissen. Es war Zeit zu kämpfen. And they had shit on it. So at that point, it became electronic warfare for me. It was trying to go to battle. Leider hatten wir keine Gelegenheit, persönlich über die Sache zu sprechen. Viele Missverständnisse, Verdächtigungen und Aufregungen, die sowohl euch als auch uns geschadet haben, hätten so vermieden werden können. Ihr denkt offensichtlich, unser Ziel sei, dass eure Kunden unsere Produkte kaufen. Wir teilen diesen Standpunkt nicht. Wir glauben nicht, dass ihr wegen unserer Coverversion weniger Platten verkauft. Mail, You Are, 18. Dezember 1999. Du sagst, dass ihr rechtlich abgesichert seid. Vielleicht ist es in Deutschland legal, Kreative auszubeuten und das Publikum zu täuschen. Aber nur für den Fall, dass es euch nicht klar ist. Ihr seid eine große Firma mit Büros in vielen Städten dieses Landes. Und eine Firma, die hier Geschäfte macht, muss die Gesetze dieses Landes respektieren. How the fuck you gonna steal from me, man? You know, that's why, you know, some people say, I wouldn't fight over this or I wouldn't fight over that. Because they got something. Wie kommst du dazu, mich zu bestehlen? Viele Leute sagen, darum kämpfe ich nicht. Ich kenne Orte, wo eine Zahnbürste wichtig ist. Deine Socken sind wichtig. Und wenn du nicht darum kämpfst, nimmt sie dir jemand weg. Ich weiß Bescheid über Inspiration und Einflüsse und so etwas. Aber die haben ein Stück missbraucht. Wir haben eine der loyalsten Fangemeinden, die man sich vorstellen kann, und ich wusste, was passieren würde. You are got some of the most dedicated, loyal fans. I knew what was gonna happen. Francisco Javier Cabrera Blasquez, Plagiarism, an Original Sin. Die Erstellung eines Plagiates ist keine rechtliche Doktrin. Es gibt kein Urheberrecht oder Autorenrecht, in dem der Begriff des Plagiates auftaucht. Beweise für eine Anklage wegen eines Plagiates sind oft schwer zu fassen, unbestimmt und unzureichend. Das heißt aber nicht, dass die Definition eines Plagiates schwammig ist. Die Grauzone ist vielleicht schwer einzugrenzen und zu beurteilen, sie ist aber nicht undefinierbar. Es ist sehr klar, was ein Plagiat ausmacht. Die Benutzung des Werkes eines anderen zum Zwecke der Täuschung. E-Mail Dezember 1999. Wir haben verstanden, dass ihr generelle Vorbehalte gegen die Musikindustrie habt. In diesem Kontext könnte man uns vorwerfen, dass wir ohne Rücksicht auf den Erfinder eine Idee aufgreifen, um damit Profit zu machen. Wir stellen fest, dass eine kommerzielle Veröffentlichung unserer Versionen einen irreparablen Schaden im Verhältnis unserer Industrie zum Underground verursachen würde. Wir sehen uns als eine Firma, die kreative Künstler unterstützt und von ihnen profitiert. Wir haben beschlossen, den entstandenen Hype nicht auszunutzen und erklären hiermit, dass wir eure Haltung respektieren und nicht länger an der Coverversion von Jaguar arbeiten werden. Wir sind uns ziemlich sicher, dass eine andere Firma unsere Idee aufgreifen, die Kuh melken wird. Mail, UR, Dezember 1999. Du sagst, ihr werdet nicht mehr weiter an der Coverversion von Jaguar arbeiten. Was meinst du genau damit? Meinst du, dass ihr keine CD davon macht oder es nicht mehr für Compilations verwendet? Oder zieht ihr diese lächerlichen Cover aus den Geschäften und Vertrieben zurück? Zerstört ihr die Matrizen für das Master oder schickt sie an uns, damit wir sie zerstören können? Und sollen wir für das ganze Chaos und Theater dankbar sein? Oder dafür, dass du uns jetzt andeutest, dass ihr euren Plan doch nicht ausführt? UR ist nicht happy. Ihr habt uns keinen Grund dafür gegeben. Ihr trampelt auf dem Bienenstock herum und wundert euch, wenn ihr gestochen werdet. Ihr hinterlasst verbrannte Erde und sagt, wir machen es nicht wieder. Ihr schlagt uns ins Gesicht und sagt dann, wir wünschen euch alles Gute. Haltet ihr uns für bescheuert? I'm not no computer genius or nothing, but some of them guys is dangerous with that shit. Ich hab's nicht so mit Computern, aber einige dieser Jungs konnten damit umgehen. Ich habe ihnen gesagt, zieht die Platte zurück, denn da draußen rennen ein paar gefährliche Typen rum und ich habe keine Kontrolle über sie. Better withdraw the record, because there's some bad boys out there, man. And I got no control of them, you know. So, just dog barking too much. Zeroville, 28.10.29. Meine Quellen berichten übereinstimmend von gezielten Infoattacken. Es ist die Rede von Konsumboykott. Führende Persönlichkeiten des Gegners wurden wohl belästigt. T sagt, dass bestimmten Agenten im Verlauf der Aktion von den Strategen im Hauptquartier die Freigabe für Aktivitäten erteilt wurde, über die niemand sprechen will oder kann. Many, many lawyers stepped up, man, and said, hey, man, you know, we can get you some money and blah, blah, blah. Viele Anwälte haben uns kontaktiert und wollten dafür sorgen, dass wir eine Entschädigung bekommen. Es gab viele kleinere rechtliche Dinge, die die nicht beachtet hatten. Aber mir ging es weniger ums Geld, mir ging es darum, Schmerzen zu verursachen. You know, we wasn't worried about the money. I was more worried about making pain for them. Pain, you know, pain is a good teacher. E-Mail 20. Dezember 1999. Danke für eure Mails. Wir erklären hiermit nochmals, dass wir alle Aktivitäten bezüglich unserer Version gestoppt haben. Wir haben den Vertrag mit den Produzenten der Coverversion aufgelöst. Wir entschuldigen uns dafür, dass wir eure Einstellung missachtet haben. Gruß. While we have no information on what conversations took place, soon thereafter we saw the launch of several attacks on our outpost, culminating in what could only be called a mind bomb, resulting in the reintroduction of chaos to the citizens of numerous bases. The concern is, that with the freedom of thought that is a trademark of chaos, our ability to program will be slowed and the PCI may need to be revised or abandoned. I think the guy made a bad mistake. He somewhat knew about what UR was about, but he didn't all the way knew what it was about. Ich glaube, der Typ hat einen Fehler gemacht. Er wusste ein bisschen, worum es bei uns geht, aber er wusste nicht alles darüber und hat alles versaut. Es gab viele Leute, die extrem sauer auf ihn waren. UR is about who you are. Now, you know, I got guys like Gerald Mitchell on my label. They play gospel music, be in church. Ich habe Leute auf meinem Label, die sonntags in der Kirche Gospel singen. You know, criminals make music too. Ich habe aber auch Leute auf meinem Label, die Gangster sind. Denn Kriminelle machen auch Musik. Ihr Zeug ist düster. Und die Leute, die das hören, sind auch keine Chorknaben. Die labern nicht lange rum. Einige wollten dem Typ an den Kragen. Ich fand das falsch und hoffte, ihm würde nichts passieren. Dangerous stuff. I couldn't respond to it. But I was hoping that the guy didn't get hurt out of it. It ain't never worth a light. You know what I'm saying? And if it was, I'd do it myself. UR, 10. Januar 2000. Okay, Leute, die Dinge sind nicht so, wie sie scheinen. Und manchmal eben doch. Erinnert ihr euch an Ds letzte Mail und den Spruch mit der zu melkenden Kuh? Offensichtlich wusste er da schon mehr. Bis jetzt sind das alles nur Gerüchte und wir müssen erstmal Ruhe bewahren. Aber es scheint so, als wären die beiden Individuen, die für die Kopie von Jaguar zuständig waren, von der Firma Y zur Firma Z übergelaufen. Selbst unsere Alliierten bei Y in Japan haben den Kontakt zu uns abgebrochen. Es ist noch nicht zu Ende. Ich wiederhole, es ist noch nicht zu Ende. Pressestatement 430 West Records, 24. Januar 2000. Al Burden hat heute bekannt gegeben, dass sein Label 430 West Records eine Compact-Disc-Version von Knights of the Jaguar von Aztec Mystic veröffentlichen wird. Die Veröffentlichung gilt als Teil einer konzertierten Aktion des Detroiter Undergrounds im Fall YZ gegen Underground Resistance. Die CD wird bei allen großen Ketten in Europa und Nordamerika erhältlich sein und enthält das Original, unveröffentlichte Tracks von DJ Rolando und Remixes von UR-Mitgründer Jeff Mills, Octave One und Mad Mike selbst. I started communicating, we started talking to the people in New York. And the people there thought that we were lying. Ich sprach mit den Leuten von Z in New York. Sie haben mich ausgelacht. Sie sagten sinngemäß, wieso sollten wir ein aktuell erhältliches Stück im selben Format, in denselben Märkten veröffentlichen? Das ist lächerlich. Wieso sollte jemand so etwas tun? Sie wussten von nichts. Sie hatten keine Ahnung davon, was in anderen Teilen ihrer Firma vor sich ging. They didn't even know what was going on with the other part of their company. Zeroville, 30.10.29. Heute ist es mir nach langen Recherchen endlich gelungen, Zugang zu den internen Archiven der Organisation Z zu bekommen. Ich habe Dokumente kopiert und gesichtet, die die internen Abläufe aus jenen Tagen wiedergeben. Teile des Schriftverkehrs sind leider schon vernichtet. Es sind nur noch Fragmente rekonstruierbar. Einiges ist gefiltert, vieles fehlt. Bei folgender Quelle handelt es sich um Memos, die in den ersten Tagen des neuen Jahrtausends im Hauptquartier der Organisation zirkulierten. Interner Schriftverkehr der Organisation Z, 26. Januar 2000, 16.05 Uhr. Von H an CR. Ich bin in den Besitz einer Telefonnummer dieser Gruppe gelangt. Ich werde morgen mit SZ sprechen und eine Antwort ausarbeiten. Weiterhin bin ich im Besitz einer Depesche, die die Organisation Z nach einigen Tagen der Konfusion an die Aufständischen gerichtet hat. Der Kopf der Zentrale verweist darin auf das Stellvertreterbüro in den Außenbezirken der feindlichen Galaxie. E-Mail Organisation Z von Donnerstag, 27. Januar 2000, 12.08 Uhr. Subject Re-Jaguar. RG hat mir ihre Notiz weitergeleitet. Ich habe B in M darüber in Kenntnis gesetzt. Die Leute in M geben an, dass sie in Form einer Maxi-Single eine Coverversion von Jaguar veröffentlicht haben. Sie geben weiterhin an, diese Single rechtmäßig von einem Label in Köln erworben zu haben, welches wiederum das Werk von einem DJ in Frankfurt erworben hat. Falls Sie der Meinung sind, dass Sie im Zusammenhang mit dieser Single rechtliche Forderungen gegenüber B in M haben, möchte ich Ihnen vorschlagen, WD zu kontaktieren. Er ist der Anwalt in M und seine Daten sind... Zeroville, 3.11.29. Ausschnitt aus dem Dokument 33. Pressemitteilung der Organisation vom Februar 2000. Die Meldung gibt die Erfolgsgeschichte von Jaguar wieder, ohne dass die Kontroverse zwischen den Firmen X und Y erwähnt wird. Die Mitteilung endet mit der Behauptung, dass dieser Titel im Original nicht veröffentlicht wird und ihn deshalb ein Produzententeam aus Frankfurt nachgebaut und mit einem Trance-Remix versehen hat, der einem die Haare nach hinten bläst. The Jaguar. Ab 14.02. erhältlich. Ende des Zitats. Laut meinen Informanten brachten die Aufständischen nach diesem Memo in einem letzten Kraftakt neuerlich bewährte Partisanentechniken zum Einsatz. E-Mail Organisation Z, 20. Januar 2000, 10.05 Uhr von SZ an DJ B. Ich wurde von TM darüber informiert, dass er in den letzten beiden Tagen mehr als 30 Mails zu diesem Thema erhalten hat. Dr. M. ist der Chief Executive Officer unserer Firma und wird in dieser Funktion normalerweise nicht mit Dingen behelligt, die spezifische Aufnahmen betreffen. Könnten Sie sich in dieser Sache bitte an RG in unserem Büro in England wenden? Danke. A great deal of work has been done introducing negative chaos to the ISF. In fact, viral programs have been activated within the ISF to accelerate their destruction. What they did was... They didn't want to admit to any wrongdoing. Sie sagten nicht, wir haben etwas falsch gemacht. Sie gingen durch New York und kauften alle Kopien auf und hörten auf, das Ding zu pressen. So endete die Sache. They stopped pressing it. So they did put an end to it. Zeroville, 5.11.29. Eine versuchte Kontaktaufnahme mit dem Agenten D ist heute fehlgeschlagen. Er ist abgetaucht. Ich muss meinen Bericht abgeben. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Bericht allen Beteiligten gefällt. Aber er basiert nun mal auf dem, was ich anhand der Gespräche, Zeichen, Eindrücke und Informationen, die ich an einem bestimmten Zeitpunkt zur Verfügung hatte, für richtig gehalten habe. PS, ich habe heute nochmal eine kodierte Nachricht an D geschickt. Keine Antwort. Ich hatte großen Spaß daran zu sehen, wie unsere Internetleute denen den Arsch versohlt haben. Eine Menge Leute klauen immer wieder mal Teile von unseren Stücken. Aber das sind kleine Fische. Anfänger, die rumexperimentieren und eine Platte machen wollen. Sie nehmen das, was sie kriegen können. Das ist okay. Ich habe auch oft genug Samples von anderen benutzt. Leute nehmen einen kleinen Loop hier, eine Bassdrum da. Das ist so. Das ist kein Problem. Es ist sogar ein Grundprinzip unserer Kunstform. Aber wenn eine marktbeherrschende Firma ohne Rücksicht auf die Autoren und ihre Philosophie ein ganzes Stück kopiert, nur um damit Geld zu verdienen, dann ist das was anderes. The ISF have been able to disrupt our negative chaos by putting it in the context of half of a greater whole. They used yin Yang to see the positive order in their situation and are actively using it to create a chaos that threatens to give people a sense of power unseen since the early days of our program initiatives. However, this is only one battle lost. Laying D, Copyright als Komponente der Musikindustrie. Die Gewährung des Copyright für Musikaufnahmen an Firmen war eine von zwei wichtigen Innovationen des 1909 in Kraft getretenen und bis heute gültigen US-Gesetzes zu Fragen des Copyright. Dieses Gesetz wurde eingeführt, um auf die neuen Technologien zu reagieren, die die Konfiguration kultureller Produktion zu Beginn des 20. Jahrhunderts grundlegend verändert hatten. Der Autor beschreibt dann das daraus resultierende Quasi-Monopol der global operierenden Plattenfirmen über die musikalischen Speichermedien wie Vinyl oder CD. We ain't did shit. You are ain't did shit. We ain't successful worth a fuck. When I gotta look out my window and see a whole neighborhood where the phone company don't even bother to put internet. Was heißt hier Erfolg? Wir haben nichts erreicht, gar nichts. Ich schaue aus dem Fenster und sehe einen Großteil der Innenstadt, in dem kein Internetkabel liegt, weil die Firma der Meinung ist, es lohnt sich nicht. Arbeitslose Afroamerikaner brauchen kein Internet. Wir mussten einen Spezialauftrag erteilen, damit wir in diesem Gebäude Internet haben. Für meine Leute gibt es keine Zukunft. Wir haben dieses Land gebaut, Autos gebaut, allen möglichen Scheiß gebaut und jetzt braucht uns keiner mehr. Das ist der Kampf, den wir immer noch bestreiten. Niemand bereitet in dieser Stadt unsere Kinder auf die Zukunft vor. Wir haben von Mode schon durch die Musik die Zukunft kennengelernt. Wir hatten keine Bücher. Meine Leute haben schon immer durch Musik Geschichten erzählt. Beats und Rhythmus. Daran kann ich mich erinnern. Ein Buch kann man interpretieren. Musik kann man nur fühlen. Das ist das Einzige, was von der Kultur unserer Vorfahren noch da ist. Musik, Beats und Rhythmen. Das ist unser Erbe. Dafür kämpfen wir. Hey, at least the Africans and Jamaicans can half-ass remember they shit. Our shit got all the way erased out. But the only shit that lasted was the fucking beats and the rhythm. That's it. You know? We'll be right back. Copyright, Hörspiel von Steffen Irlinger mit Richie Müller, Markus Scheumann, Rainer Schöne und anderen. Technische Realisation Olaf Dettinger, Regieassistenz Michael Okrisek, Regie Thomas Wolferts, Redaktion Katrin Zipse.